flow. You a fucking monster for this one. Yeah. Malibu Maje, King wie Martin Luther King. Du kannst mich in einem Malibu Café mit Partyludern sehen. Hatte mich zurückgezogen wie beim Kabelrudertraining. Halleluja, ey, ich finde eure Art ist super gay. Dich als Art ist super gay. Hab vor dich gar nicht zu erwähnen. Du bist ein Bauer, der sich tarnt und Armani-Schuhe trägt. Yeah. Ich befrei mein Geist von all der Negativität. Komm eiskalt von oben herab, als ob ihr Schneelawinen seht. Yeah. Mache meinen Schnitt, solange der Kebab-Spieß sich dreht. Box mich hoch im edlen Aufzug wie die Schwägerin von Jay. Ein grauer Schleier wacht über der Stadt, glaub an deine Kraft. Auch wenn die Zukunft schwarz erscheint wie ein Trauerfeiergast. Trag wie Bauarbeiter Last auf meiner Schulter, bis ich geh. Spür mein Pulsschlag wieder, ey, ich hatte null Stabilität. Jetzt bin ich fit und geb dir Bastard zu verstehen. Die Party ist in vollem Gange wie die Love Parade 010. Yo, Ali Boomer, yeah, ey, Ali Boomer, yeah. Will mit anderen nicht verhandeln, jetzt ist Rumble in the Jungle. Ali Boomer, yeah, ey, Ali Boomer, yeah. Killer wie Godzilla, jetzt ist Thriller in Manila. Ali Boomer, yeah, ey, Ali Boomer, yeah. Will mit anderen nicht verhandeln, jetzt ist Rumble in the Jungle. Ali Boomer, yeah, ey, Ali Boomer, yeah. Killer wie Godzilla, jetzt ist Thriller in Manila. Sendling 70, ich beschreibe dieses Viertel. Meine Reise bis die Zeilen, weite Kreise ziehen wie ein Zirkel. Gib mir freiwillig den Gürtel, ich bin Champion wie Ali. Scheiß auf Bändchen, VIPs sind auch nur Menschen, wie man sieht. Yeah. Ich mach das hier für alle Fans, die ohnehin gespannt sind auf die Scheibe, so wie Fensterfolien. Bin kurz angebunden wie ein Wickelrock. Alias, ich fick die Cops. Mach einen großen Bogen um sie wie Grafiker ums Disney-Schloss. Das Gegenteil von nem Kanaken ohne Griff. Sie tragen Brillen ohne Rahmen, ich seh den fassungslosen Blick. Keiner Helden draußen, schau mal. Die Welt ist grau und grausam. Und ob ich mich mit dir versöhne, stellt sich raus wie Raucher. Ich tauche, aber tauch auf, ich kann kein bisschen chillen. Bis ich den Thron besetz wie Casa von dem Science-Fiction-Film. Von dem, was ich durchgemacht hab bis jetzt, wisst ihr Wichse hier gar nichts. Ich bleib aber stehen, einmal Armee, wie Mr. Smith in der Matrix. Ali Boomer, yeah, ey, Ali Boomer, yeah. Will mit anderen nicht verhandeln, jetzt ist Rumble in the Jungle. Ali Boomer, yeah, ey, Ali Boomer, yeah. Killer wie Godzilla, jetzt ist Thriller in Manila. Ali Boomer, yeah, ey, Ali Boomer, yeah. Will mit anderen nicht verhandeln, jetzt ist Rumble in the Jungle. Ali Boomer, yeah, ey, Ali Boomer, yeah. Killer wie Godzilla, jetzt ist Thriller in Manila.